ist das für eine Spur, die Sie nach Sizilien führt, konkret? Ja, die Briefe von Nebels Tochter. Ich habe Ihnen davon erzählt. Ja, und was steht drin? Sie schreibt davon, dass sie Sehnsucht nach dem Hotel habe, in dem sie offenbar zuletzt mit Nebel lebte. Vista di Stromboli heißt das Hotel. Und dann schreibt sie, ich zitiere, man reagiert panisch auf das, nach dem man sich eigentlich sehnt. Sehnt sich nach dem, was einen in tiefste Verwirrung stürzte, die Welt aus den Angeln hob. Ja, wir haben den Bann gebrochen, das letzte Tabu gestürzt. Panisch, verwirrt bin ich geflohen, doch jetzt auf der Flucht wird mir klar, dass meine Sehnsucht auf nichts anderes geht, als vor dem ich geflohen bin. So richtige Poesie. War ein bisschen überspannt, die Kleine, oder? Und um auszuschließen, dass sie sich das nur zusammengesponnen hat, muss ich nach Panarea, in dieses Hotel, Zeugen suchen. Also gut. Ich lasse das für Sie arrangieren. Flug nach Neapel, nehme ich mal an. Und von da eine Überfahrt nach Panarea, so heißt die Insel. Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Signore? Kaffee, Tee? Nein, danke. Oder warten Sie, bringen Sie mir bitte eine Kopfschmerztablette und ein Glas Wasser. Oder besser zwei, bitte. Acqua minerale und zwei Kopfschmerztabletten. Porto subito. Lieber Otto, nun ist November und der Himmel fast den ganzen Tag über verdunkelt, obwohl... So genau kann ich es nicht wissen, denn seit meinem letzten Brief habe ich die Wohnung nicht mehr verlassen. Und zudem die Vorhänge zugezogen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Der Schein der Leselampe, früher warm und anheimelnd, ist zu einer abweisenden Wintersonne geworden. Also lese ich nicht mehr, wozu auch. Prego. Guten Abend. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Das Hotel ist geschlossen. Geschlossen? Ich meine, es sieht so aus, als ob es geöffnet wäre. Das Hotel ist schon seit 10 Jahren geschlossen. Aber ich habe mit der Besitzerin telefoniert, mich angemeldet. Ich hätte gerne mit der Besitzerin gesprochen. Bitte. Kommen Sie herein. Oh, Dottore Nebel, da sind Sie ja wieder. Hatten Sie einen angenehmen Nachmittag? Pardon, Signora, aber ich bin nicht... Es ist heiß dort draußen, nicht wahr? Eigentlich nicht die richtige Tageszeit für einen Spaziergang. Sie irren sich, Signora, ich war nicht spazieren. Ich komme gerade mit der Fähre von Neapel und ich... Pierluigi wird Ihnen Ihr Zitronenwasser aufs Zimmer bringen, Dottore. Und natürlich auch Ihre Kopfschmerztabletten. Kopfschmerztabletten? Woher wissen Sie... Ach, Dottore Nebel, Sie lernen nie dazu. Ich habe Ihnen schon 100 Mal gesagt, gehen Sie nie ohne Hut spazieren bei diesem Wetter. Das kann doch nicht gut sein für Ihren Kopf. Ich denke, Signora, ich muss hier etwas klarstellen. Ich bin nicht... Dottore, ich habe in der Küche zu tun. Möchten Sie Ihr Abendessen auf der Terrasse oder in Ihrem Zimmer? Signora, ich muss das jetzt ein für alle Mal. Nein, ich möchte überhaupt nichts essen. Heute nicht mehr. Wo ist das Zimmer? Na schön. Kopfschmerzen. Zitronenwasser. Spaziergang in der Mittagshitze. Ohne Hut. Na schön. Machen wir uns an die Arbeit. Den ehrenvollen Auftrag. Otto Nebel lernte ich vor beinahe 25 Jahren während eines Schriftstellerkongresses in Ascona kennen. Ich war damals als junger Volontär bei einer Literaturzeitschrift und man hatte mich dorthin geschickt, um Despektierliches über die dort versammelten Schriftsteller zu berichten. Ich hatte mir das lustig vorgestellt, wie diese Schar knöcherner Stilisten mit kulturkritischer Präsigkeit über Sprachverfall und Anglizismen herfallen würde. Und das war es auch. Bis er mit seinem Vortrag an der Reihe war. Mit leiser, kaum akzentuierter Stimme trug er ein Programm vor, das mir vom ersten Augenblick an wahrhaft die Sprache verschlug. Er ging von der prinzipiellen Inkongruenz von Denken und Sprache aus. Nur Flachem, dem bestehenden, affirmativ angepassten Denken, böte die Sprache ein. Bei dem Destruktiven, dem Denken ohne Geländer, wie er es nannte, aber sei dies ein Prokrustesbett. Doch statt sich selbst die Glieder abzuschlagen, sich also der Sprache anzudienen, eine These, solle das Denken sich der Sprache bemächtigen. Das alte Bett auseinanderreißen, eine neue Sprache herausstampfen. Ja? Möchten Sie Ihr Frühstück im Zimmer oder im Salon serviert bekommen? Im Salon, glaube ich. Grazie. Von unserer ersten Begegnung an war ich ihm, ich schäme mich nicht, dies zu sagen, verfallen. Ich bewunderte ihn. Ich wurde sein Schüler. Er aber nahm mich nicht als solchen, wohl aber nahm er mich als seinen Freund an, als jemanden, der ihm nicht nacheifern, sondern der seinen eigenen Weg finden sollte. Guten Morgen, Dottore. Guten. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und vor allem Ihre Kopfschmerzen sind weg. Signora Tozzi hat Ihnen vorsichtshalber aber zwei neue Tabletten mitgegeben. Achtung, der Kaffee ist sehr heiß. Danke. Sie nehmen wie immer kein Frühstück, nur den Kaffee. Wenn Sie trotzdem etwas brauchen, rufen Sie mich. Ach, pardon. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Gina. Ich gehe Signora Tozzi ein wenig zur Hand. Also wenn Sie noch etwas brauchen, rufen Sie. Ich bin in der Küche. Ja? Ja, Maus hier. Ah, Maus. Ich habe ein Problem. Ah, wirklich? Sie sind in Italien und gerade ist Ihnen die Brieftasche gestohlen worden. Nein. Es ist... können Sie jemanden von der Redaktion für mich etwas überprüfen lassen, bitte? Die Recherchen zu Ihrer Geschichte sind im Honorar mit dem begriffen. Nein, es ist etwas sehr Dringendes. Ja. Eine Katastrophe. Ich bin gespannt. Schicken Sie bitte so schnell wie möglich jemanden los, um die Sterbeurkunde von Angelina Nebel zu überprüfen. Sie ist Ende November 1991 in Berlin Moabit verstorben. Es gibt bei der Kriminalpolizei dort eine Akte über ihren Selbstmord. Ich habe da zwar kurz reingeschaut, aber nicht genau die Identität der Toten überprüft. Das wird die Kripo sicher besser gemacht, da man Sie das können. Trotzdem. Er soll sich die Sterbeurkunde anschauen, am besten auch die Todesbescheinigung des Arztes und auch den Obduktionsbefund. Vielleicht gab es damals eine Verwechslung oder etwas Ähnliches. Überprüfen? Verwechslung? Warum denn überprüfen? Was gibt's denn da zu überprüfen? Ich denke, es ist eine Tatsache, dass sie tot ist. Ich habe jetzt Zweifel. Ah, klingt irgendwie spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bin ich ja verrückt geworden, aber... Ich habe sie eben gesehen. Wen? Nebels tote Tochter? Nebels lebendige Tochter. Angelina. Ah, und was ist mit der ersten Option, dass Sie verrückt geworden sind? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich seit über einem Jahr trocken bin. Vollkommen trocken, trinke keinen Tropfen mehr. Aber ich habe sie eben gesehen, hier auf Panarea. Sie arbeitet als Bedienung in dem Hotel, in dem Nebel seinerzeit gestorben ist. Wie kann das sein? Das ist eigentlich ausgeschlossen. Sind Sie ganz sicher? Ich habe die Fotos von ihr überprüft, die ich in einem Briefwechsel zwischen ihr und Nebel gefunden habe. Hier, Es stimmt alles überein, alles, bis ins Detail. Einen kleinen Leberfleck, da auf dem linken Wangenknochen, Narben von einem ersten Selbstmordversuch am linken Handgelenk. Ja, also gut. Ich schicke jemand los. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich was weiß. Rufen Sie mich bitte so schnell wie möglich an. Ja, geben Sie mir mal gerade Ihre Nummer da auf Panarin. Ja, oder rufen Sie mich auf meinem Handy an. Otto Nebel lernte ich vor beinahe 25 Jahren während eines Schriftstellerkongresses in Ascona kennen. Ich war damals als junger Volontär. Puh. Unsinn! Weg! Von unserer ersten Begegnung an war ich ihm, ich schäme mich nicht, dies zu sagen, verfallen. Weg! Weg! Ich brauche ihn nicht mehr, den ehrenvollen Auftrag. Weg damit! Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Warum ist das? Weil der Verrat als ein Tabubruch ohnegleichen. Der Einzelne aber, der diesen Akt tatsächlich vollbringt, den durchleuchtet man genau. Was ist es? Das bleibt. Damit weiter. Verachtet. Ja, verachtet mich. Verachtet. Ja, verachtet mich. Ich tue es euch nach. Der Mann, der sich verachtet, achtet immer noch sich selbst als jener, der verachtet. Verrat! Nichts ist größer, nichts ist kleiner, nichts ist kühner, selbst in den gewöhnlichsten Menschen, als das Sinnen auf Verrat. Und nichts ist so gnadenlos kreativ wie das Sinnen auf Verrat. Wie das Sinnen auf Verrat. Aufbegehren gegen die Ordnung, das ist Verrat. Der in den zu steinernen Gesetzen geronnenen Herrschaft der Überväter die kalte Fratze versengen. Das ist Verrat. Nichts fürs Gekreuch der Gewöhnlichen. Ich, die Treue geschworen. Selbst wenn ich es hätte, äfft nicht jedes Treuebekenntnis die Form des Vertrags nach. Und ist nicht jeder Vertrag der Niederschlag des schlechten Bestehenden? Mein Verrat wird die Pranke in seinem Nacken sein. Schmeckt es Ihnen, Dottore? Haben Sie alles? Darf ich Ihnen noch was bringen? Danke. Sehr aufmerksam. Sagen Sie, Gina, woher sprechen Sie so gut Deutsch? Ich habe sie auf der Insel gelernt. Ah ja? Und bei wem, wenn ich fragen darf? Sie stellen Fragen, Dottore. Wenn ich vielleicht noch eine Frage... Bitte, bitte? Kannten Sie vielleicht Otto Nebel? Sie sind wirklich komisch, Dottore. Ob ich ihn kannte? Ich habe ihn doch eben erst kennengelernt. Oder sind Sie etwa nicht Dottore Otto Nebel? Ich hole Ihnen den Nachtisch. Warten Sie, Signorita Gina.